Wunderschönen guten Abend. Freut mich, dass der Keller noch voll geworden ist. Das ist auch das erste Mal, dass ich in Düsseldorf bin, wenn ich das richtig im Blick habe. Spezieller Dank an Fabian und an die Association for the Design of History. Wo mich gerade das History im Gruppennamen auch interessiert, weil es in dem neuen Buch tatsächlich um so etwas geht wie linke Geschichtsphilosophie mit praktischer Absicht. Ich hoffe, ihr werdet damit etwas anfangen können. Die Jahreszahlen, die Fabian genannt hat, 1918, 1968, kommen tatsächlich auch im Buch vor als Exkurse über besondere Zeiträume, in denen es, so erschien es den Akteuren und Akteurinnen zu der Zeit, mehr möglich war als zu anderen Zeitpunkten. Ich gebe das Buch kurz zum Reinblättern auch mal rum, könnt den Blick ins Inhaltsverzeichnis werfen. Es gibt ohnehin einen Büchertisch. Ich muss sagen, dass das das erste Mal ist, dass ich zu dem Buch, liegt in der Logik der Sache, wenn es vorgestern erschienen ist, eine Vorstellung mache. Ich bin also sowohl hinterher auf kritische Kommentare von euch gespannt, wie weit es gelingt. Eine Sache, die ich jetzt versucht habe, die letzten 4-5 Jahre auf 300 Seiten auszubreiten, wieder auf eine Dreiviertelstunde zu verdichten. Wo ich auch hoffe, mit dem Vortrag eine Grundlage zu schaffen für eine gemeinsame Diskussion. Grundsätzlich geht es mir bei den Sachen, die ich auch vorher gemacht hatte, die Fabian erwähnt hat, um so etwas wie eine kritische Theorie der Praxis. Ich hatte da mal angefangen, vor mittlerweile gut 7 Jahren, mit einem Buch zum Thema Staatskritik, weil ich auch das Gefühl hatte, dass das an der Zeit war. Ich habe deshalb auf diesem Anfangsbild auch immer so die Bücher mit Illustrationen zu praktischen Interventionen. Hier eine Demo in Leipzig für eine Perspektive jenseits von Arbeitswahn und Staatsfetisch. Staatsfetischismus war so mein erstes Buchthema, von dem ich dann später darauf kam, wie so eine Perspektive, die ja offenbar einen utopischen Klang hat, eigentlich gefüllt werden kann. Was bedeutet es, utopisch zu denken? Und in eine bestimmte Lücke zwischen Kritik und Utopie, also zwischen dem, was nicht mehr sein soll und was dem, was noch nicht ist, fällt für mich politische Praxis, die sehr stark abhängt von bestimmten Gelegenheiten, worum es in meinem neuen Buch geht. Der griechische Titel dafür, Kairos, wird sich gleich erklären, warum ich glaube, dass das ein geeigneter Begriff und ein geeignetes Denkbild dafür ist. Ich beginne aber erst nochmal als kurzer Problemaufriss mit diesen beiden Aspekten der kritischen Gesellschaftstheorie, Kritik auf der einen und Utopie auf der anderen Seite zu verhandeln. Und wer eignet sich dafür besser als Theodor W. Adorno? Zum Beispiel, und das ist nur ein von vielen möglichen Beispielen, ein Zitat von ihm zum Thema Staatskritik, wo er auch historisch einordnend schreibt: Eine prekäre zentralistische Organisationsform sollte die diffusen Naturverbände nach dem Untergang des Feudalismus zum Schutz der bürgerlichen Interessen bändigen. Sie musste sich zum Fetisch werden, weil sie anders die Menschen nicht hätte integrieren können, die wirtschaftlich ebenso jener Organisationsform, also des Staates, bedürfen, wie sie ihnen unablässig Gewalt antut. Da steckt auch schon ein für Kritik sehr wesentliches Moment, was den Bezug zu Geschichte angeht, mit drin. Also wir können gesellschaftliche Formen, Organisationsformen wie den Staat kritisieren, einerseits, weil sie historisch entstanden sind, andererseits, weil wir eine Unterscheidung vornehmen können, wie Adorno das hier vorschlägt, nämlich sowohl mit dem Hinblick, was ist die Funktion von einer bestimmten Institution unter kapitalistischen Verhältnissen und was ist die Gewalt oder das Herrschaftsmoment, das damit verbunden ist. Für die kritische Theorie ist klar, wenn wir über Herrschaft und Gewalt reden, dann sind das Verhältnisse, die zu überwinden sind, wo die Kritik schon rausarbeiten kann, wie damit auf etwas anderes verwiesen wird, was ich als Utopie im Sinne von konkreter Möglichkeit, nicht im Sinne von absurdem Traum begreife, was Adorno auch ganz oft ähnlich umrissen hat. Ich glaube auch in einer Hinsicht, bei dem, was ich ausgewählt habe, was gut zur ADH als Gruppe passt. Und zwar wäre für Adorno eine sinnvolle Art, über Utopie zu sprechen, Zitat, dass man konkret sagen würde, was bei dem gegenwärtigen Stand der Produktivkräfte der Menschheit möglich wäre. Das lässt sich konkret und das lässt sich ohne ausmalen und das lässt sich ohne Willkür sagen. Das sind so für mich so die beiden Eckpunkte kritischer Theorien. Einerseits diese Kritik des Gewordenen, was nicht mehr sein soll. Andererseits die Utopie, die noch nicht ist. Damit haben wir Vergangenheit und Zukunft, die gewissermaßen einen Orientierungsrahmen bilden. Und dann war es die letzten Jahre so, wenn ich darüber geredet habe, dass ich immer wieder angesprochen wurde, wie lässt sich Gesellschaftskritik und Gesellschaftsutopie in Verbindung setzen mit einer Praxis, die ja eben im Hier und Jetzt stattzufinden hat und in unterschiedlicher Art möglich wäre. Darum geht es bei dem, was ich als Kairos-Zeit bezeichnen möchte, also eine geeignete Zeit zum Handeln. Und da finden sich auch bei Adorno Hinweise, sogar sehr kategorisch formuliert. Kein Zweifel und unbestritten, dass die vernünftige Analyse der Situation die Voraussetzung zumindest von politischer Praxis ist. An Knotenpunkten, Bruchstellen der Entwicklung mögen Reflexion und Handlung zünden. Auch da wieder eine Doppelung. Sowohl die Reflexion, also das Nachdenken, die Theorie, als auch die Handlung, die Praxis, sind nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Geschichte gleichermaßen möglich, sondern es kommt auf etwas an, was Adorno hier bezeichnet als Knotenpunkte oder Bruchstellen, für die man auch eine bestimmte Aufmerksamkeit gewinnen kann. Jetzt könnte gesagt werden, das ist so wunderschön formuliert, das ist doch im Grunde klar und kein großes Problem. Nun ist das Projekt linker linken Eingreifens in Geschichte ja schon einige Jahre alt, also wir reden eher über Jahrhunderte, und da gibt es doch eine Reihe von Problemen, die mitgeschleppt werden. Und auf eine Problemstellung möchte ich verweisen, weil diese gewissermaßen in der Theoriegeschichte der Anfang war für diese Kairos-Debatte, die mich im Buch interessiert hat. Da lohnt es sich, auch nochmal einen historischen Rückblick zu wagen und der Frage nachzugehen, wie haben sich Menschen früher eigentlich vorgestellt, wie politische Veränderung, wie geschichtliche Prozesse, wie Emanzipation eigentlich abläuft. Und ein sehr schönes Extrem, gerade im deutschsprachigen Bereich, ist das folgende. Wir haben da einmal Karl Kautsky, den Theoriepapst der deutschen Sozialdemokratie. Für den war die Frage nach der Geschichte ziemlich eindeutig zu lösen und zu beantworten. Wenn er nämlich schreibt, 1892, die kapitalistische Gesellschaft hat abgewirtschaftet, ihre Auflösung ist nur noch eine Frage der Zeit. Die unaufhaltsame ökonomische Entwicklung führt den Bankrott der kapitalistischen Produktionsweisen mit Naturnotwendigkeit herbei. Da steckt drin ein sehr lineares Bild von Geschichte, was darin ausgedrückt wird, dass Kautsky davon ausgeht, gesellschaftliche Entwicklung hat eine objektive Naturnotwendigkeit und es kann gar nicht anders kommen. Der Kapitalismus muss irgendwann in den Sozialismus, in den Kommunismus, in die befreite Gesellschaft übergehen. Kann man nun einwenden, naja, vielleicht ist das nichts anderes als so eine Selbstberuhigung, erfüllt eine bestimmte ideologische Rolle. Man hält die Leute bei der Stange, indem man ihnen versichert, wir wissen, dass alles gut ausgehen wird. Tatsächlich hat es in der Geschichte fatale Konsequenzen gehabt. Wenn man sich erinnert an Novemberrevolution 1918, die dann eben doch sehr plötzlich in Deutschland ausgebrochen ist, durch den Aufstand der Kieler Matrosen. So war das etwas, wo gerade die SPD 4 Jahre vorher überhaupt nicht mitgerechnet hat. Also eine der schönsten Quellen, die ich gefunden hatte, es waren Protokolle von Diskussionen im Parteivorstand der damaligen Sozialdemokratie, wo es darum ging, soll man jetzt mit Generalstreik und anderen Mitteln versuchen, diesen Ersten Weltkrieg zu verhindern. Und Theoretiker wie Kautsky haben tatsächlich vertreten, naja, wenn die Geschichte ein naturnotwendiger Ablauf ist, gehört der Weltkrieg vielleicht dazu. Also ein gutes Argument, nicht die eigene Organisation und nicht die eigene Stellung zu gefährden, sofern man tatsächlich auch voraussetzen kann, die Leute werden uns das glauben. Die haben ein entsprechendes Geschichtsbild, in dem es eben auf objektive Entwicklung ankommt und nicht auf das direkte politische Handeln. Wie es in linken Debatten so ist, gibt es keinen Unsinn, der vertreten wird, ohne dass ein Gegenunsinn dagegen gestellt wird. Als Kandidaten dafür habe ich hier einmal den jungen Gustav Landauer, ein Anarchist, der selbst aus der SPD kam, sich davon losgesagt hat und versucht hat, auch geschichtsphilosophisch einen Gegenentwurf zu machen. Sozialismus ist zu allen Zeiten möglich, wenn eine genügend große Anzahl von Menschen ihn will. Da kippt man vom einen Extrem, die Geschichte geht von selber ihren Gang, ins andere Extrem, wir müssen nur wollen. Theoretisch wird das dann bezeichnet auf der Seite Kautskys als Determinismus, dessen Parole quasi wäre, wir müssen nur abwarten, die Geschichte geht ihren Gang. Auf anarchistischer Seite, wir müssen nur wollen, die Revolution ist im Prinzip jeden Tag möglich, wenn sich nur genug Leute dafür entscheiden. Zwischen diesen beiden Polen, die, wie ich auch im Buch sage, auch bis heute noch eine Rolle spielen in Debatten über emanzipatorische Politik und Befreiung, nimmt nun die Kairos-Theorie bestimmt Weise einen Mittelweg ein oder stellt einen Mittelweg dar. Die Person, auf die ich mich da beziehe, ist der Sozialist und Philosoph Paul Tillich, der mit beiden geschichtsphilosophischen Flügeln der Linken seiner Zeit, also beim Übergang 19. bis 20. Jahrhundert Weimarer Republik, sehr unzufrieden war und dementsprechend folgenden Anspruch formuliert hatte. Aus dieser Not der sozialistischen Geschichtsphilosophie ist der Gedanke des Kairos geboren. Würde man den auf einen einzelnen Satz herunterbrechen wollen, so würde ich von Tillich den folgenden wählen. Nicht jedes ist zu jeder Zeit möglich, nicht jedes zu jeder Zeit wahr, nicht jedes in jedem Moment gefordert. Er grenzt sich damit einerseits von dieser Geschichtsideologie der Sozialdemokratie ab, weil er schon betont, es kommt drauf an, wie das auch später Adorno von ihm gelernt hatte, der bei ihm habilitiert hat, Knotenstellen, Bruchpunkte auszumachen, dann aber auch entsprechend zu handeln. Also er hat auch diese Abgrenzung gegen dieser voluntaristischen Vorstellung, wir könnten jederzeit alles tun. Wenn man nun sich die Frage stellt, wie sich daraus ein Blick, eine bestimmte Brille auf Geschichte entwickeln lässt, sind wir zunächst bei dem Punkt, wie erfährt man denn eine solche Gelegenheit? Und ein weiterer Philosoph, an dem ich da sehr gut anknüpfen kann, ist natürlich einerseits Karl Marx, hier erstmal so dargestellt in der Hinsicht, was Kautsky aus ihm gemacht hat, nämlich den Denker eines linearen Ablaufs von Geschichte, der er auch in bestimmten Phasen seines Werkes sicherlich war. So, wir sehen hier diese nette Skizze von der Urgesellschaft über die antike Sklavenhaltergesellschaft durch die Feudalgesellschaft und den Kapitalismus bis hin zum Ziel. Also eben eine extrem lineare Vorstellung von historischer Entwicklung, die sich spätestens im 20. Jahrhundert blamiert hat. Ich sage spätestens im 20. Jahrhundert, weil ich auch betonen möchte, dass das eine sehr europäische Vorstellung ist. Überhaupt anzunehmen, Geschichte sei ein linearer Fortschritt. Für viele Menschen in anderen Teilen der Welt, die schon seit der sogenannten, in Anführungsstrichen, Entdeckung Amerikas zu Opfern europäischer Expansionspolitik geworden sind, dürfte wesentlich früher klar gewesen sein, dass diese Behauptung von Geschichte als Fortschritt absurd ist. Jemand, der diesen Einwand früh gemacht hat, war Walter Benjamin, der sich viel mit Geschichtsphilosophie beschäftigt hat. Seine Erfahrung von Geschichte mit dem Ersten Weltkrieg und dem drohenden Zweiten Weltkrieg bündelt sich dann in folgendem prägnanten Satz. Die Erfahrung unserer Generation, dass der Kapitalismus keines natürlichen Todes sterben wird. Also es gibt keinen historischen Prozess, den wir lediglich abwarten brauchen dafür, dass es dann mit einer Endkrise oder einer notwendigen Revolution oder einem überbordenden Reichtum durch steigende Produktivkräfte notwendig zum Ende kommen würde. Wenn man das aber erstmal eingesehen hat, was folgt daraus? Für Benjamin ein anderes Geschichtsbild, ein deutlich verzweigteres, was ich hier so dargestellt habe, zwar auch, wie es europäischer Tradition üblich, zeitlinear von links nach rechts darzustellen, aber versucht habe, mit diesen Verzweigungen und den Knotenpunkten darzustellen, dass es eben nicht einfach als linearer Fortschritt gedacht werden kann. Und wenn man Geschichte anders denkt, hat es auch Konsequenzen fürs politische Handeln. Benjamin empfiehlt dabei zwei. Einerseits betont er explizit, Zitat, in einer echten politischen Aktion ist die Wahl des rechten Augenblicks entscheidend. Und damit meint er nicht Augenblick im ganz wörtlichen Sinne, dass es jetzt auf das Timing von Minuten ankäme, sondern eher, dass wir versuchen müssen, ein Gefühl für die Gelegenheiten und Möglichkeiten unserer Zeit zu gewinnen. Ich habe das am Montag, wo ich bei Students for Future im Rahmen der Klimastreikwoche in Leipzig eingeladen war, schon mal diskutiert, wo ich sehr unterschiedliche Meinungen dazu gehört habe, inwieweit zum Beispiel die öffentliche Wahrnehmung der Klimakrise auch eine andere Gelegenheit schafft für Kapitalismuskritik und emanzipatorische Politik, als es vielleicht vor 10 oder 20 Jahren der Fall gewesen wäre. Das ist im Grunde diese Perspektive auf Geschichte, die Benjamin einnimmt und auch immer sehr pathetisch umschreibt. Zitat, der Augenblick ist das kaudinische Joch, unter dem sich das Schicksal ihm beugt. Die Zukunftsdrohung ins erfüllte Jetzt zu wandeln, ist Werk leibhafter Geistesgegenwart. Also für ihn hat die Erkenntnis, dass Geschichte häufig sich eher in Katastrophen vollzieht, als in schönen gleichmäßigen Fortschritten, auch diesen sehr bedrohlichen Aspekt, dass es eben auch darum geht, die katastrophischen Wege, die Entwicklung annehmen können, abzuwehren, indem man im rechten Augenblick handelt. Er hat dafür auch dieses Bild von der Revolution als Notbremse. Und wenn man daraus eine Essenz ziehen möchte für so drei Aspekte, auf die ich nacheinander eingehen möchte, wo bei dieser der erste ist, dann würde ich das folgendermaßen vorschlagen. Kairos-Zeit bei Benjamin, der Augenblick führt, wenn man es politisch nehmen will, zu einer Konzentration auf solche Gelegenheiten. Ich hoffe mir davon auch, dass das als eine vorgeschlagene Haltung für politisch Aktive ebenfalls eine Doppelfunktion haben kann, nämlich sich sowohl das Abwarten auf ein automatisches Ende des Kapitalismus aus dem Kopf zu schlagen, als auch die Vorstellung von einem permanenten Aktivismus 24/7, wenn ich mich jeden Tag genug anstrenge, werde ich irgendwann Erfolg haben und Massen begeistern. Ich glaube, dass da diese Haltung von Benjamin sich bei seinen eigenen Aktionen, Aktivitäten, ob sie theoretisch oder praktischer Natur sind, darauf zu konzentrieren, den rechten Augenblick zu entwickeln und da auch Kräfte zu konzentrieren, taktisch hilfreich sein kann. Bleibt die Frage, was macht diesen rechten Augenblick aus, den ich erfahren kann, wenn ich mich darauf einlasse? Aber wodurch sind solche Bruchstellen der gesellschaftlichen Entwicklung eigentlich in einem etwas nüchternen, weniger pathetischen, vielleicht sogar soziologischen Sinn gekennzeichnet? Jemand, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wir nähern uns also auch im Laufe des Vortrags immer mehr unserer Jetztzeit, über die wir am Ende diskutieren können, sich damit intensiv beschäftigt hat und auch den Begriff des Kairos wieder in die Soziologie eingeführt hat, ist Emanuel Wallerstein, Jahrgang 1930, gerade 2019 gestorben. Deshalb ist das Bild auch schwarz-weiß. Die Toten sind bei mir immer schwarz-weiß. Wenn wir über lebende Leute reden, die wir noch direkt fragen könnten, werdet ihr das an der Farbgebung der Bilder erkennen. Wallerstein schließt direkt bei Adornos Habilitationsvater Paul Tillich an, wenn er versucht, diese Gelegenheitsfenster näher zu bestimmen. It is a time of which the theologians speak, Kairos as opposed to Chronos. The right time as opposed to the formal time, which Paul Tillich argued was a distinction between qualitative and quantitative time. Also es ist eine Unterscheidung zwischen Zeit Vorstellung, die eben die alten Griechen in zwei Wörtern ausgedrückt haben. Kairos auf der einen Seite, Chronos auf der anderen Seite. Die richtige und die formale Zeit, die qualitative und die quantitative Zeit. An den Bildern ist es ganz gut erkennbar. Rechts diese Darstellung von Chronos als dem Gott der linearen Zeit mit einem Stundenglas, durch welches der Sand rieselt. Und hier von euch aus gesehen auf der linken Seite Kairos, der Gott der guten Gelegenheiten. Ihr kennt es zumindest aus dem Sprichwort, die Gelegenheit beim Schopfe packen. Das geht nämlich tatsächlich auf solche älteren Darstellungen zurück. In dem Fall ist es eine Renaissance-Darstellung, weil Kairos, der die Schicksalswaage auf Messerschneide trägt, also es ist eigentlich ein Bündel von Sprichworten, was in diesen Bildern steckt, die recht eigenwillige Frisur hat, hinten keine Haare zu haben und vorne diesen langen Schopf. Und außerdem mit Flügeln versehen zu sein, was uns daran erinnern soll, dass der richtige Zeitpunkt auch schnell wieder vergehen kann. Für dessen Erkenntnis Emanuel Wallerstein folgenden Vorschlag gemacht hat. It is when the demise is inside that the system is in crisis and must therefore be in transition to something else. This is the right time to which the concept of Kairos refers. Also erst, wenn ein bestehendes System in eine Krise gerät und sich daher auch im Übergang zu einer von mehreren Alternativen befinden muss, dann können wir eigentlich von einer Zeit reden, wo systemveränderndes Verhalten im qualitativen Sinne möglich wird. Und so sagt er dann auch, Kairos is the time space of human choice. It is a rare moment when free will is possible. Es geht um seltene Momente gesellschaftlicher Krisensituationen, in denen tatsächlich viele Menschen durch ihr Handeln einen größeren Unterschied machen können als zu anderen Zeitpunkten. Man muss sich wahrscheinlich davor hüten, daraus eine Geheimwissenschaft zu machen, als wären das irgendwie besonders herausragende Avantgardisten, die in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für die anderen zu bestimmen. Da finde ich gerade dieses Beispiel der Novemberrevolution 1918 ganz interessant. Die Aktion, dass auf einmal Matrosen in Kiel aus guten persönlichen Gründen das Verweigern nochmal auf eine sinnlose Seeschlacht geschickt zu werden, ist verständlich und das eine. Dass hunderttausende Menschen diese Nachricht aufnehmen als Erkenntnis, das ist das, worauf wir während diesem Weltkrieg gewartet haben, mit dem wir immer unzufriedener waren, das ist jetzt die Zeit zum Handeln, ist, würde ich sagen, eher eine durchaus spontane oder kollektive Form von Erkenntnis. Das ist das, was Rosa Luxemburg daran auch sehr begeistert hat. Aber der objektive Anteil daran bleibt, und darauf verweist Wallerstein ganz gerne, dass eben die Kairos-Zeit, in der wirkliche Weichenstellungen und Entscheidungen möglich sind, immer mit einem Moment von Krise verbunden bleibt. Wenn man sich nun die Frage stellt, als drittes, wir hatten die Erfahrung eines Kairos und eine daraus abgeleitete Politik der Konzentration unserer eigenen Aktivitäten und Kräfte. Wir hatten die Kopplung von Kairos-Zeit und Gelegenheit an Krisensituationen. Dann stellt sich als drittes natürlich, wie geht man nun damit um? Und da gibt es, wie gesagt, auch diese beiden Stränge. Einerseits historische Beispiele für revolutionäre Situationen, in denen transformative Prozesse möglich waren. Andererseits aber auch deren theoretische Reflexion in Debatten. Ebenfalls in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben Michael Hart und Antonio Negri, deren bekannteste Bücher so in den Nullerjahren erschienen sind, sich da einige Gedanken zu gemacht, die sich unter dem Stichwort von Konstitution, Gründung im Kairos zusammenfassen lassen und bei ihnen verstreut immer wieder vorkamen und von mir gebündelt wurden ein Stück weit. Zumindest so weit, dass wir sie hier diskutieren können. Die Entscheidung, die Wallerstein angemahnt hat, verbinden auch Hart und Negri mit diesem antik inspirierten Begriffspaar, was vermutlich bei all denen, wie bei mir, vor allem so didaktische Zwecke erfüllt, dass man es sich wunderbar merken kann, gerade wenn man es ein paar Mal wiederholt. Wenn Sie formulieren, wir müssen Entscheidungen auch als Ereignis betrachten, nicht als lineare Anhäufung des Kronos und monotones Ticken seiner Uhren, sondern als plötzlichen Ausdruck des Kairos. Krise heißt dann Gelegenheit, aber es bedarf politischer Organisierung, um das Ganze voranzutreiben. Also Sie gehen nicht davon aus, dass es sich bei historischen Wendepunkten um so etwas wie Wunder handelt. Ich glaube, deshalb verwenden Sie auch im Unterschied zu Walter Benjamin nicht den Messias als Bild, sondern den Kairos, weil den geflügelten Gott der Gelegenheit, einerseits müssen wir den ergreifen, müssen unsere Chancen nutzen, andererseits können wir ihn auch verpassen. Das wäre mit so dem anderen ebenfalls religiös inspirierten Bild des Messias anders. Der kommt ja, um die Welt zu erlösen. Weshalb bei Hart und Negri dann auch dieser Aspekt besonders wichtig ist, dass es auf Organisierung ankommt. Also um eine Gelegenheit nutzen zu können, wenn sie auftritt, müssen wir voraussetzen, dass wir uns vorher darauf vorbereitet haben. Das meint bei Ihnen an der Stelle Organisierung. Nichtsdestotrotz bleibt ein unberechenbares Moment. Also diese alte Vorstellung, wie Kautsky sie hatte, die Partei gewinnt bei jeder Wahl kontinuierlich mehr Stimmen, bis man die Revolution machen kann. Das wird von Hart und Negri kritisiert und sie betonen eher die Bedeutung auch von unberechenbaren, unverfügbaren Ereignissen. Wenn sie etwa sagen, der Aufstand gegen die Ordnung verlangt Ereignisse, in denen sich parallele Strömungen überschneiden. Beispiel dafür wäre vielleicht die außerparlamentarische Opposition um 1968. Da gab es schon seit Beginn der 60er Jahre verschiedene Bewegungen. Es gab Vorläuferinnen der neuen Frauenbewegung, es gab eine Friedensbewegung gegen die atomare Aufrüstung der Bundeswehr. Es gab gewerkschaftliche Proteste, es gab Unruhe an den Studierenden. Und ein Ereignis, an dem sich dann so unterschiedliche Bewegungen ein Stück weit kristallisieren konnten, war der Plan der damaligen Großen Koalition, Notstandsgesetze zu erlassen. Also heute würde man das vergleichen können mit den neuen Polizeigesetzen, die in vielen Ländern gemacht werden. Und die dann genau um 1968 herum dazu führten, dass sich in der Bundesrepublik unterschiedliche Strömungen anhand dieses Ereignisses der drohenden Notstandsgesetze zu einer außerparlamentarischen Opposition formieren konnten und dann zumindest in der Lage waren, die Ereignisse in Gang zu setzen, die wir jetzt als Revolte einordnen würden, im Abstand von 50 Jahren im Rückblick. Für Hart und Negri, um daraus zu lernen, wäre die Perspektive für heutige Protestbewegungen, emanzipatorische Kräfte und Leute, die drüber nachdenken und sich bemühen, das Folgende, nämlich nicht nur Widerstand zu leisten, sondern diesen auch in eine Form konstituierender Macht umzuwandeln. Das heißt, um die sozialen Beziehungen und Institutionen einer neuen Gesellschaft zu schaffen. Das setzt, wie gesagt, voraus, wir betreiben eine kontinuierliche Organisierung, um dann, wenn in Krisensituationen sich Lücken der bestehenden Ordnung aufzutun, nicht nur unsere Aktivitäten und unseren Protest zu intensivieren, sondern auch darüber nachzudenken, sind wir jetzt in der Lage, die, man könnte sagen, Gründung oder Konstitution von Ordnungselementen vorzunehmen, die eben den emanzipatorischen Schritt für uns ausmachen sollen. Beim ältesten historischen Beispiel, was wir heute hatten, 1918, etwa als ein Kairos zur Gründung von Arbeiter- und Soldatenräten, als neue Institutionen, die eben versuchen, bestimmte vorher nur erhoffte Möglichkeiten nun bei Gelegenheit in die Tat umzusetzen, in Form von einer Rätedemokratie. Auch wenn das eine Gelegenheit ist, die letztendlich nicht genutzt werden konnte. Ist vielleicht auch typisch für kritische Theorie. Die Kapitel in meinem Buch, die sich mit Beispielen beschäftigen, sind Beispiele des Scheiterns, wo Gelegenheiten verpasst wurden. Deshalb ich auch das Ganze mit diesem Satz einleite. Die Geschichte von Befreiungsbewegungen ist die Geschichte verpasster und ergriffener Gelegenheiten. Dazu erinnert uns Paul Tillich noch einmal zusammenfassend an diese beiden Aspekte, den subjektiven und den objektiven Faktor, die zusammengehen müssen. Weil die Zeit für etwas reif ist, bricht das Bewusstsein ihrer Reife in den sensitivsten Geistern durch. Und weil das Bewusstsein durchgebrochen ist, wird das, was potenziell da war, aktuell und geschichtswirksam. Nur wo diese beiden Faktoren zusammentreffen, kann man von einem Kairos reden. Also es genügt nicht, dass ein System in eine Krise gerät, wenn niemand da ist, der das Bewusstsein dafür entwickelt und bereit ist zu handeln und auch handeln zu können. Es nützt aber auch nichts, auf Biegen und Brechen handeln zu wollen, wenn dafür keine Gelegenheit besteht. Ganz kurz vielleicht auch, den zitiere ich ansonsten eher seltener. Lenin hat mal den schönen Satz geprägt, man kann nur morsche Türen eintreten. So, also es ist schon vorausgesetzt, dass etwas in Zerrüttung, im Zerfall sein muss, damit es dann möglich ist, zu handeln. Tillich formuliert das, glaube ich, so ausschließlich, um ein Stück weit Irrtümer zu vermeiden. Also es ist klar, politische Philosophie, wie sie sich heute Abend auch vortragen kann, ist selten ein wirklich eindeutiges Rezept. Ist mehr ein Vorschlag für eine bestimmte Haltung, wie wir in dem Fall mit Geschichte umgehen können. kann uns aber sicherlich nicht vor Fehlern bewahren, Situationen auch falsch einzuschätzen. Und darauf verweist auch mein nächstes Beispiel. Nach richtig oder falsch wahrgenommenen Kairos-Momenten. Ich könnte euch jetzt auch so quizmäßig raten lassen, aber da ich ahne, dass ich sowieso länger rede, als ich wollte, weil ich doch etwas abschweife, mache ich es kurz. Der Kairos zur Konstitution von Räten, zur Verwirklichung von so einer Utopie von Basis- oder Rätedemokratie, war für Tillich, das schreibt er auch in seinen biografischen Notizen, eben diese Erfahrung von 1918, wo solche Demonstrationen die Forderung erheben, wie alle Macht den Arbeiter- und Soldatenräten tatsächlich an der Zeit waren. Dieses Transparent ist von einer 1. Mai-Demo 2006 aus Freiburg. Ist die gleiche Parole, alle Macht den Räten, Recht dem System die Gräten. Ich würde behaupten, dass die 2006 in Freiburg völlig unkairologisch ist. So, weil man trägt es auf eine Demo in einer Stadt, in der es keinen einzigen organisierten Arbeiter oder Soldaten oder Arbeiterinnen oder Soldatinnenrat gibt, sondern macht mehr so eine Art Reenactment von 1918. Das ist albern. Kairos-Situation, keine Kairos-Situation. Dynamischer Prozess. Alle Macht den Räten, Solidarität mit Rojava. Von einer Demo, ich glaube, das habe ich vor 2 Jahren fotografiert. Da kann man schon sagen, dass die kurdische Bewegung im kurdischen Teil Syriens mit dem Aufbau ihrer Selbstverwaltung durchaus wieder ein Kairos-Moment getroffen hat, auch mit dem katastrophischen Aspekt, dass die Gründung dieser autonomen Selbstverwaltung, die jetzt von der Türkei zerschlagen wird, eben genau zu diesem Zeitpunkt möglich war. So, sie haben sich da lange drauf vorbereitet und in der Bürgerkriegssituation war es dann eben möglich zu handeln. Und wenn man diese Selbstverwaltungsstrukturen, die einen basisdemokratischen und weitgehend auch feministischen Anspruch haben, als Rätemodell versteht, macht eine Parole, die 2006 sinnlos war, im Kontext von Solidarität mit Rojava, alle Macht den Räten, 2016 wieder Sinn. Also nur, um euch mal an Beispielen vorzuführen, zu welchen Einschätzungen man kommen kann, wenn man sich um einen von Tillich inspirierten, kritischeren Blick auf historische Prozesse als dynamische Prozesse orientiert. Da gibt es einige Leute, die das mittlerweile vertreten. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass da eine Debatte im Entstehen ist. Deshalb möchte ich euch noch ein zweites Beispiel geben. Inspiriert von Eric Olin Wright, der ist ebenfalls dieses Jahr gestorben, war ebenfalls Soziologe und bringt es in seinen Worten nochmal auf den Punkt. Im Allgemeinen besteht das Schlüsselproblem für kollektive Akteure, die um gesellschaftliche Emanzipation kämpfen, darin, die Gelegenheit zu ergreifen, für die sie nicht selbst verantwortlich sind. Das ist immer mit dem Eingeständnis verbunden, dass wir die Revolution nicht machen können, weil wir wollen. Also der pure Voluntarismus wird uns nicht helfen. Was uns helfen wird, ist eine Aufmerksamkeit. Und sicherlich auch eine Unterscheidung zwischen der Qualität verschiedener Gelegenheiten. Wenn man, wie ich, 4-5 Jahre an so einem Thema arbeitet, fangen die eigenen Freundinnen und Freunde immer an, blöde Witze zu machen. Also wenn man an der Straße steht, warten alle auf den Kairos, die Straße zu überqueren. Die Bedingung ist, kommt gerade kein Auto. Das kann im Alltag nerven. Hat aber tatsächlich den Wahrheitskern, dass solche Gelegenheiten eben immer Gelegenheiten für einen bestimmten Zweck sind, der mir vorher auch klar sein muss, damit ich überhaupt welche begreifen und dann auch ergreifen kann. In seinem letzten Buch von 2017 hat Wright das an verschiedenen Gelegenheiten versucht zu illustrieren, die feministische Bewegung im 20. Jahrhundert aufgegriffen haben, um sie zu thematisieren, um eine patriarchale Gesellschaftsordnung in Frage zu stellen. Er nennt da die Bewegung vor dem Zweiten Weltkrieg und auch schon vor dem Ersten Weltkrieg fürs Frauenwahlrecht, wo es dann natürlich erstmal um sowas wie eine Gleichberechtigung im bürgerlichen Sinne des Wahlrechts geht. Er nennt die sogenannte zweite Welle feministischer Bewegung in den 60er und 70er Jahren, die eine Gelegenheit zur Zuspitzung der Forderung nach weiblicher Selbstbestimmung in den Protesten gegen den Paragraphen 218 findet. Und er nennt aktuelle feministische Bewegung rund um den Frauenstreik, die nun mal nochmal ein leicht verschobenes Thema, nämlich auch mit dem Blick auf Arbeitsverhältnisse und was damit verbunden ist, Care-Verhältnisse in den Blick nimmt und lobt ausdrücklich diese Fähigkeit feministischer Bewegungen, solche Handlungsmomente zu erkennen, an denen wir mit Kritik ansetzen können. Und schließt dann damit, aufgrund der Gelegenheiten, die sie vorfanden, der Ressourcen, über die sie verfügten, der Überzeugung, die sie vertraten und der Entscheidungen, die sie letztlich trafen, taten sie Dinge, die in der Summe zur Transformation der Geschlechterrollen beitrugen. Über diesen optimistischen Ausgang lässt sich diskutieren. Ist auch klar, dass Veränderung von Geschlechterrollen auch bedeuten kann, dass Leute auf eine andere Art ins selbe System wieder reintegriert werden. Ihm ist vor allem wichtig, an diesem Vorbild zu lernen, politische Interventionen eben an den Themen zu orientieren, wo wir gerade Gelegenheiten erkennen können. Wenn man das etwas formelhaft ausdrücken möchte, wäre die Gelegenheit dann die Kombination von Zielen, also Überzeugungen oder Utopien, mit Mitteln, den Ressourcen, die wir auch durch unsere Organisierung gewinnen. Das ist die Basis. Ich muss wissen, was ich will und wie ich es ungefähr umsetzen könnte. Was sich dann aber multipliziert mit sich teilweise plötzlich verändernden Umständen. Und genau in einem solchen Raster politische Praxis zu denken, ist das, was ich empfehle oder vorschlagen möchte. Ich weiß nicht, ob wir Mathematikerinnen unter uns haben. Mein Vater ist blöderweise Mathematiker. Der hat mich gebeten, klarzustellen, dass das keine Formel im mathematischen Sinne ist. Auch nicht, wenn ich hier g gleich z plus m mal u hinschreiben würde, weil es nicht möglich ist, die Variablen durch Zahlen zu ersetzen. Also ich kann nicht für U 1918 Stärke 10 oder so eintragen. Das würde so nicht funktionieren. Insofern ist es rein als Metapher gedacht und als Merkhilfe. Ein anderer Begriff, und damit komme ich zum Ende, der eher mehr in der Politikwissenschaft als in der Philosophie verwendet wird, wenn man über solche Kairas-Situationen redet, ist der des Gelegenheitsfensters. Und gerade die US-amerikanische Politikwissenschaft, die sich sehr viel mit Fragen von Social Movements beschäftigt, kennt da auch Merkmale, die sie als typische für Gelegenheitsfenster vorschlagen. And the most silent kinds of signals are four. Die Signale zur Erkenntnis eines Gelegenheitsfensters sind vier. Erstens, the opening up of access to power. Power ist im Englischen immer interessant zu übersetzen, ein Begriff aus dem Kontext ergibt sich, dass damit an dieser Stelle gemeint ist, dass ein Faktor ist, wenn eine Gruppe, eine soziale Bewegung, eine kritische politische Strömung neue Formen von Handlungsmacht entwickelt. Zweitens, shifting alignments oder neue Orientierungen. Es geht nie ab, ohne dass in breiteren gesellschaftlichen Kreisen, auch über die unmittelbar Aktiven hinaus, Veränderungen im Bereich von, man könnte sagen, Werte, Normen, Weltbilder, Haltungen erkennbar sind, als ein zweites Anzeichen für solche Gelegenheitsfenster. The Availability of Influential Allies. Die Möglichkeit, neue Bündnisse einzugehen. Ich hatte das vorhin für 1968 erwähnt, diese Bündnisse zwischen gewerkschaftlich aktiven Friedensbewegungen und studentischen Protest gegen die Notstandsgesetze. Das ist auch der Punkt, wo am Montag bei den Students for Futures dann gesammelt wurde, auch mit Blick darauf, wie sich jetzt Klimabewegung neue Bündnispartnerinnen suchen könnte, um zur Öffnung eines Gelegenheitsfensters beizutragen. Und last but not least, Cleavages within among elites, also Spaltung der Gegner. Da wäre man wieder bei Lenins morscher Tür. Die Gegenseite, die sich in ihre Widersprüche verwickelt, trägt natürlich auch zur Krisensituation bei, die dann zu unserer Kairos-Zeit wird, wenn wir hinreichend gut organisiert sind, um entsprechende Gelegenheiten zu nutzen und vielleicht, wenn es gerade nicht um eine revolutionäre Situation geht, überhaupt derart intervenieren zu können, dass wir Fragen stellen können, die zur aktuellen Zeit passen. Das gehört zur kritischen Theorie generell, dass Wahrheit einen Zeitkern hat oder wie Paul Tillich sagt, nicht jedes zu jeder Zeit möglich ist. Ich glaube zum Beispiel, dass so ein Transparent, wie es vor 2 Wochen fotografiert habe, auf einer Fridays for Future Demos, Energiekonzerne enteignen, Umwelt retten. Das hätten Leute vor 10 oder 15 Jahren lange durch die Gegend tragen können, ohne damit tatsächlich eine relevante Aufmerksamkeit zu finden. Ich finde den Ansatzpunkt, die Diskussion über Klima derart zuzuspitzen und zu nutzen, dass wir nicht über individuellen Konsum reden, nicht ausschließlich, sondern auch darüber, wie absurd es ist, dass so Dinge, die wir mehr oder weniger lebensnotwendig brauchen, wie Energie, tatsächlich vollkommen demokratischer Kontrolle und demokratischem Einfluss entzogen sind. Was durch eine reine Verstaatlichung noch nicht anders werden würde, aber ich habe die Leute mit dem Transparent gefragt und sie denken tatsächlich bei dieser Idee von der Enteignung der Energiekonzerne eher an genossenschaftliches und kontrollierbares Eigentum an diesen wichtigen Produktionsmitteln. Was vielleicht ein kleiner Kairos ist, dass man diese Frage überhaupt stellen kann. Auch wenn man es umsetzen könnte, also auch diese konstitutive Macht als Einstiegsprojekt besäße, wäre es noch nicht systemsprengend. Aber es wäre ein Schritt, vielleicht auch in dem eigenen Handeln überhaupt dazu zu kommen, sich an einem solchen Denken in Gelegenheiten zu orientieren, wofür ich, wie gesagt, werbe. Auch mit Blick auf diese Gelegenheitsfenster, die gekennzeichnet sind durch Handlungsmacht, Umorientierung, Bündnisse und Schwäche der Gegner. Ich schließe mit Antonio Negri und dem schönen Satz, Kairos ist eine Art, die Welt zu sehen. Das klingt sehr nett. Ich komme gleich auf ein Problem, das ich damit habe, zu sprechen. Zunächst hat er noch festgestellt mit Michael Hart zusammen, 2013, Kairos der richtige Moment, um die Unterdrückungsstrukturen abzuschütteln. Dass dies keine theoretische Spekulation ist, sondern eine Realität, hat sich im Widerstand der Protestbewegung des Jahres 2011 gezeigt. Also er denkt da an arabischen Frühling, wo Protestbewegungen in vielen Ländern, nehmen wir Ägypten, tatsächlich in der Lage waren, eine Diktatur zu beenden, aber nicht in der Lage waren, diese Krise dann wiederum zur Konstitution von der Ordnung zu nutzen, die sie wollten. Also viel wird dann auch gesagt, dass gerade diese protestierende Generation in der Fläche des Landes dann nicht so handlungsfähig war, um tatsächlich eine Demokratisierung einzuleiten, wie sie sich das vorgestellt hatten. Es bleibt kompliziert, aber man kann als Denkweise sicherlich diese Punkte festhalten. Über den Zweck müssen wir uns klar werden. Das ist die Aufgabe von kritischer und utopischer Theorie. Über Mittel müssen wir uns in der Art klar werden, dass wir sie uns beschaffen. Das ist die Frage, wie organisiert man sich, auch ausgehend vielleicht von der Kritik bestimmter Organisationsformen und vorwegnehmen mit Perspektive, wo man eigentlich hin will. Auf sich verändernde Umstände und Krisen haben wir keinen Einfluss, dann begrenzen. Das muss man auch hinnehmen. Das ist eine Frage zu beantworten, die sich auch so um Bescheidenheit dreht. Nicht zu glauben, wie 2006 diese netten Leute in Freiburg, dass alle Macht den Räten die Parole der Stunde ist, weil wir das gerne hätten. Und revolutionstheoretisch, was ich am interessantesten finde, diesen Punkt der konstitutiven Macht, der Konstitution, wie nutzt man die Gelegenheit, um tatsächlich Verhältnisse so zu verändern, dass sie danach auch wieder, denn kein Kairos ist ewig, in der chronologischen Zeit eine gewisse Stabilität haben können. Und da verweisen haben Negri auf einen interessanten Punkt, an dem ich mich immer noch abarbeite. Und zwar fragen sie, wir können nicht wissen, wann ein solches Ereignis eintritt. Wir stehen vor einer paradoxen Aufgabe. Wir müssen uns auf ein Ereignis oder mehrere Ereignisse vorbereiten, dessen Datum ungewiss ist. Und da liegt ein Stück weit gerade die Krux an dieser Kairos-Theorie. Ich glaube, dass es uns hilft, anzuerkennen, dass Geschichte kein linearer Prozess ist, weder in Hinsicht eines andauernden Fortschritts, noch in Hinsicht zum Beispiel, was es ja auch gibt als katastrophischer Niedergang der Menschheit, sondern eher darin erfasst werden kann, dass es immer wieder Zeitfenster, qualitative Momente gibt, in denen Kritik und Praxis in anderer Form möglich sind als in anderen. Aber wenn wir diese nur begrenzt voraussehen können, ist die spannende Frage natürlich auch, wie können wir uns selber oder auch miteinander so organisieren, dass wir eine bestimmte Flexibilität gegenüber solchen Dynamiken entwickeln können. Also ich neige dazu, bestimmte Organisationsformen wie Parteien und Gewerkschaften immer mehr etwas träge zu finden. Es orientiert sich häufig sehr stark an chronologischen Modellen, also alle 4 Jahre ist eine Wahl, alle 2, 3 Jahre ist eine Tarifrunde. Aber mit Kairos-Situationen doch dann häufig etwas überfordert zu sein und dann aber auch leider Gelegenheiten unterschiedlicher Qualität und Größe zu verpassen. Dieser Aspekt der Vorbereitung ist wichtig. Das Paradox, sich auf Sachen vorzubereiten oder einzulassen, die man nicht exakt voraussagen kann, ist spannend. Wird wahrscheinlich die Richtung von meinem Folgeprojekt. Und vielleicht könnt ihr mir da tatsächlich weiterhelfen, wenn ihr Ideen habt, wie man denn diese paradoxe Aufgabe lösen könnte. Vielen Dank.